Toto und Africa. Guten Morgen, Deutschland. Es ist 6:07. Ich darf Sie aus dem Bett werfen. Das mache ich gerne auch an diesem Morgen. Hören Sie weiter unser Programm. Zum Beispiel um 6:50 gibt es etwas Tolles zu gewinnen für Sie. Hören Sie rein. Da geht es um ein Autoradio, ein Lübeck CC20. Das dauert nicht mehr allzu lange. Wie gesagt, um 6:50 ungefähr. Auf der Straße nach San Fernando. Da stand ein Mädchen wartend in der heißen Sonne. Ich hielt an und fragte wohin. Sie sagte, bitte nimm mich mit nach Mendocino. Ich sah ihre Lippen, ich sah ihre Augen, die Haare gehalten von zwei goldenen Spangen. Sie sagte, sie will mich gern wieder. All my crying, all my crying. Gleich 14 Minuten nach 6, RTL, guten Morgen, Deutschland. Eigentlich wollte ich eine Wegwunschplatte machen heute Morgen für die Juliane Schöneis zu ihrem 15. Hochzeitstag. Den hat sie nämlich heute, aber sie ist nicht zu Hause, ja, das kann auch passieren. Also spielen wir... Ich bin doch da! Was ist das? Wer meldet sich da in meiner Sendung? Was ist denn los? Ich bin doch da, lieber Opi. Wie geht's dir denn? Guten Morgen, ja. Weißt du, was wir mit Wegwünschen machen, wenn die Leute nicht zu Hause sind? Na, was wohl. Oh nein, die arme Postkarte. Okay, Christoph, hier stellen wir die Stange hin jetzt mit den beiden Pfosten. Ne? Und jetzt muss ich da drunter, ja? Ja, du musst dich aber noch weiter zurückbeugen, Christoph. Das ist übrigens 17 Minuten nach 6 jetzt. Hier ist Guten Morgen Deutschland übrigens. Ja, ganz genau das. Und jetzt, Christoph, jetzt zurück. Ja, tiefer. Oh. Ja. Das war die Bandscheibe, Christoph. Das kann passieren, so ein Pech, ne? Das ist das letzte Offi. Every limbo boy and girl, all around the limbo world, gonna do the limbo rock, all around. All around the limbo clock. Hey, let's do the limbo rock. Limbo lower now. Limbo lower now. How low can you go? First you spread your limbo feet, then you move to limbo beat. Limbo ankle, limbo knee, bend back. La la la la la la la la la la la. You'll be a limbo star. How low can you go? 6.23 Uhr RTL, guten Morgen Deutschland. Noch scheint der Mond, der ist übrigens fast voll heute. Und noch wirft er Schatten, also können wir es noch spielen. Das Moonlight Shadow von Mike Oldfield, allerdings erst in knapp einer Minute. Heute Temperaturen, heute nur knapp über 0 Grad. Ich habe immer noch was im Kopfhörer. Hier im Westen bleibt es dabei sonnig und klar. Es gibt hier einen, der ist nicht ganz klar im Kopf, aber ich sage Ihnen nicht, wer. Die aktuellen Werte von heute Morgen. Düsseldorf minus 2 Grad und heiter, Köln minus 3 Grad und heiter. Und Saarbrücken und Trier im Augenblick sogar minus 5 Grad ebenfalls heiter. Kann dem Christopher jemand sein Zettelchen geben? Der Verkehrsservice. Die A430 von Dortmund Richtung Essen zwischen Kreuz Dortmund West und Dortmund Provinzialstraße. 3 Kilometer zähfließender Verkehr mit zeitweiligem Stillstand nach einem Verkehrsunfall. Und Rheinland-Pfalz überfrierende Nässe behindert den Verkehr stellenweise in den Höhenlagen von Eifel und Hunsrück. Kurznachrichten jetzt mit Peter Escher. Saddam Hussein gibt sich siegessicher, er bleibt dabei. Kuwait wird nicht geräumt. US-Präsident Bush weicht ebenfalls keinen Zentimeter. Er will weiterkämpfen, bis alle UNO-Forderungen erfüllt sind. Und auch Bundeskanzler Kohl kommt an der Golfproblematik nicht vorbei. In seiner heutigen Regierungserklärung geht es um die damit verbundenen Finanzprobleme, aber auch um den Aufbau der 5 neuen Länder. Mehr dazu in den Themen am Morgen um 7. Jetzt das Wetter. Es ist kalt. Offi, was machst du da? Ich mach grundsätzlich alles richtig, Mann. Stell mal auf, Jurowski, du brauchst so viel Mist heute. Das ist doch wohl nicht zu fassen, oder? Es ist doch wohl nicht zu fassen. Würdest du jetzt bitte diesen Raum verlassen? Ich? Ja. Nein. Ich bleibe. Dann muss ich weinen, wenn du weinst. Nein, willkommen in meinen Arm, Offi. Baby, einer ist zu viel in diesem Raum. Okay, Offi. Duellieren wir uns. Wir erklären das draußen. twisting there, twisting the night away. Here's a man in evening clothes. How he got here, I don't know. But man, you ought to see him go twisting the night away. He's dancing with the chicken slacks. She's moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. Twisting, everybody's feeling great. They're twisting, twisting, they're twisting the night. Let's twist the one. Und gleich 38, RTL, guten Morgen, Deutschland. Ich weiß gar nicht genau, was Christoph für ein Sternzeichen ist, aber ich wünsche ihm, dass Sonne und Mars und Merkur und was weiß ich nicht, wer noch alles ungünstig steht für den frechen Karl heute. Wie es bei Ihnen aussieht, erfahren Sie jetzt. Das RTL, ein Service der astrologischen Wochenzeitung Astrowoche. Vor 7 ist es und eine kleine Vorhersage schiebe ich noch hinterher. In knapp 8 Minuten wird sich ein RTL-Hörer wahnsinnig freuen. Dann hat er nämlich ein Autoradio gewonnen. Und wer das sein wird, erfahren wir wie gesagt nachher. Zuallererst war da nicht viel. Ein wenig Licht und Sternenspiel. Radarsignale tief ins All. Kommunikationssystem gestört. 6:43 Uhr. Sie möchten genauere Informationen haben, wie man unser Autoradio gewinnen kann. Na gut, ich sag's Ihnen, wir spielen gleich das Musikpuzzle nach dieser Platte von UB40, die da heißt Impossible Love. Also hören Sie weiter rein. Nach der Musik erkläre ich Ihnen nochmal kurz die Regeln vom RTL Musikpuzzle. Und Sie können heute Morgen gewinnen ein Autoradio Lübeck CC20. Bis gleich. Uhr, versprochen ist versprochen. Es geht jetzt um ein Autoradio Lübeck CT20 von Blaupunkt. Das können Sie gewinnen in RTL Guten Morgen Deutschland. Was? Wie? Ja, ganz genau. Und zwar beim Musikpuzzle. Sie kennen unsere Regeln. Wir haben 5 Platten aneinander geschnitten, so kurze Schnipsel daraus. Und Sie sagen mir bitte Interpret und Titel. Für jeden richtigen Tipp gibt es einen Punkt. Bei 6 Punkten gibt es das Autoradio. Unsere Telefonnummer 00352 1331. Noch nicht anrufen, erst das Puzzle hören, damit Sie auch wissen, ob Sie eine Chance haben bei uns. Okay? Der 12. Anrufer hat heute die Möglichkeit mit mir, um dieses tolle Gerät zu spielen. Hier ist das Musikpuzzle. Das war's. Das war unser RTL Musikpuzzle. Wenn Sie Titel erkannt haben und Interpreten erkannt haben, nichts wie ran ans Telefon 00352 1331. Rufen Sie uns an. Es geht um ein Autoradio Lübeck CC20 von Blaupunkt. There Der neue Fiat Tempra. Probefahren. Jetzt beim Fiat-Händler. Aber vorher noch RTL und Guten Morgen Deutschland hören. 6:52 Uhr am Telefon ist die Ursula Wolters aus Carmen. Guten Morgen, Ursula. Guten Morgen. Hallo. Ja. Ursula. Nichts ist mit Ursula. Bitte? Aber Ursula hier nicht. Doch, müsste eigentlich sein. Ursula. Oh, das ist... Nee. Hallo? Ja, ich bin dran. Queen Opa. Nix. Ursula ist mir verloren gegangen. Dabei wollten wir doch ein Autoradio spielen. Gut, wir werden das probieren. Machen wir erst noch eine kleine Platte hier bei uns. Ist immer noch nicht? Hallo? Ja, ich bin da. Nichts. Hallo. Na gut. Ursula, nicht die Geduld verlieren. Wir versuchen das nochmal. Ihre Telefonnummer haben Sie. Wenn Sie uns jetzt zuhören, legen Sie mal auf. Wir rufen zurück. Vielleicht klappt's dann, ne? Also Asche auf unser Haupt. Wir werden das jetzt probieren. Und dann spielen wir zusammen um das Autoradio. Bis gleich, Ursula. Wow, hoffentlich klappt's. She's taken my time, convince me she's fine, but when she leaves I'm not so sure, it's always the same, she's playing her game, and when she goes I feel to blame, why won't she say she needs me, I know she's not as strong. Der nächste Versuch für die Ursula Wolters aus Carmen. Ich hoffe, ich habe gerade gehört, sie hat mich offensichtlich gehört, aber ich sie nicht. Das ist ja wie beim Brennpunkt hier in der ARD. Hallo Ursula, guten Morgen. Ursula, nein. Jetzt wird sie mich wahrscheinlich wieder hören und wird die ganze Zeit Hallo, Hallo sagen. Wenn Sie das jetzt draußen hören, liebe Hörer, ich hab's nicht am Hirn. Ich kann Sie wirklich nicht verstehen. Hallo? Ursula? Gut. Wir machen es folgendermaßen. Glauben Sie uns bitte, dass die Ursula wirklich alle 6 Titel erkannt hat, beziehungsweise sogar noch mehr, 10 Punkte hat sie gemacht. Die Nadja hat das vorher am Radio überprüft. Offensichtlich ist bei uns die Telefonanlage kaputt. Ursula hört mich, ich höre Ursula nicht. Sage aber der Ursula auf diesem Weg, sie hat wirklich fair mitgemacht, hat gewonnen, war die 12. Anruferin und bekommt von uns ein Autoradio Lübeck CC20. Und zwar ein Autoradio mit optimalem Radioempfang und eingebautem Kassettendeck. Das gibt's für die Ursula. Tut mir leid, dass es auf diesem Weg sein muss, aber hier geht's immer noch nicht, oder? Ursula, hallo? Ja. Nennen Sie mich Fritz Pleitgen. Das ist nicht zu fassen. Gut, unser Wunschtelefon haben wir auch noch irgendwo. Hier, hier auf der Maschine. Hier ist der Dennis aus Dudeldorf. Und ich grüße die ganze Klasse aus Bitburg. Besonders den Bart und die Sheila. Und ich wünsche mir das Lied von Matthias Reim, Ich hab geträumt von dir. Okay. Ich hab geträumt von dir. Ich seh dich vor mir stehen, ich seh dich fragend an. Und ich merke schon, es fängt schon wieder an.

bester Wahnsinn bist für mich, steh auf dich. Weil ich mit dir alt werden kann, wenn wir ewig Kinder sind, hoff ich dich. Weil's das Brennen in mir fühlst und mich nie besitzen will, brauch ich dich. Weil's den Grund, warum's bei mir bist, nimmer warst. Weil's dann mir einfach an Ohren gefressen hast. Weil ich nur bei dir daheim bin, weil's der Wahnsinn bist für mich, steh auf dich. Der Krieg am Golf. Eine Meldung aus London. Die britische Armee hat ihren Soldaten neue Stiefel nach Saudi-Arabien geschickt. Die alten seien ungeeignet für den Wüsteneinsatz, hieß es. Sie seien nicht dicht genug für den Sand. Und auch das ist eine Nachricht vom Golf, aber die ist schon sehr viel ernster. Israel will keinen Monat mehr mit einem Schlag gegen den Irak warten, das sagte Ministerpräsident Shamir. Er sagte auch, Israel sei zu einem sehr wirksamen Schlag gegen den Irak in der Lage. Und was gibt's on the radio? Vor allen Dingen hier bei RTL um 7:24 Uhr. Der Hinweis darauf, dass sich gleich Andrew Gold bei uns bedanken wird. Und zwar dafür, dass wir alle seine Freunde sind. In 2 Minuten. Und Diesel mit Cut sind jetzt 1 Jahr von der Steuer befreit. Mehr darüber bei Ihrem Ford-Händler. Versprochen ist versprochen. Andrew Gold, thank you for being a friend. Thank you for being a friend. Travel down a road and back again. Your heart is true, you're a pal and a confidant. I'm not ashamed to say, I hope it always will stay this way. My hat is off, won't you stand up and take a bow? Stand up and take a bow. into the night, the Milky Way. You'll hear me call as we ascend. I'll say your name, then once again, thank you for being a. Aktuell das Wetter. Haben Sie ihn flüstern gehört? Der kann flüstern, was? Da kannst du mal sehen. Kalt ist es und kalt bleibt es heute auch. Temperaturen nur knapp über 0 Grad. Hier im Westen bleibt es dabei sonnig und klar. Die Akte, man versteht mich nicht mehr, wenn du da rein laberst. Das ist ja Erkältungswetter. Jetzt den Kopf zu. Du kannst dich doch gar nicht erkälten, Mensch. Das ist Christoph, jetzt Ruhe jetzt. Aktuellen Werte von heute Morgen. Düsseldorf minus 2. Wetter, das ist furchtbar. Ich würde Ihnen gerne sagen, was wir für ein Wetter hätten, aber Christoph Lemmer will es verhindern. Düsseldorf minus 2 Grad und heiter. Köln, ich mal das Mikro aus. Köln minus 3 Grad und ebenfalls heiter. Und Saarbrücken und Trier im Augenblick sogar minus 5 Grad, ebenfalls heiter. Und Christoph Lemmer kann sich bei diesem Wetter erkälten. Das ist völlig unmöglich. Den Verkehr kann er auch lesen. Nordrhein-Westfalen, A430, Dortmund Richtung Essen zwischen Kreuz Dortmund West und Dortmund Provinzialstraße. 3 Kilometer zähfließender Verkehr mit zeitweiligem Stillstand nach einem Verkehrsunfall. Und Rheinland-Pfalz, überfrierende Nässe behindert den Verkehr stellenweise in den Höhenlagen von Eifel und Hunsrück. Kurznachrichten jetzt mit Peter Escher. Saddam Hussein bleibt dabei. Er gibt sich in Siegerpose und sagt, Kuwait wird nicht geräumt. US-Präsident Bush weicht ebenfalls keinen Zentimeter zurück. Er will weiterkämpfen, bis alle UNO-Forderungen erfüllt sind. Auch Bundeskanzler Helmut Kohl kommt im Golfkrieg nicht vorbei. In seiner heutigen Regierungserklärung geht es um die damit verbundene Finanzproblematik. Mehr dazu um 8 in den Nachrichten. Das war RTL aktuell. Percentage. 7.38 Uhr RTL, guten Morgen Deutschland. Der Krieg am Golf und die schwierige Wirtschaftslage, das sind die wichtigsten Themen zurzeit in Amerika. Ein recht schneller Themenwechsel. Vor wenigen Monaten noch spielten die Umwälzungen in Ost- und Mitteleuropa die erste Geige in den USA. Und jetzt will Präsident George Bush nach den Erfahrungen mit Saddam Hussein das Raketenabwehrprogramm SDI wiederbeleben. Nur ein Punkt aus seiner Rede zur Lage der Nation in dieser Nacht. So, jetzt und anstrengend. Applaus für Cliff Richard, 7 Uhr und gleich 49 RTL. Guten Morgen, Deutschland. Dr. Wolfgang Theisen hat sich geärgert und zwar so sehr, dass er tausende Mark ausgegeben hat, um seinem Ärger Luft zu machen. Mit großflächigen Anzeigen in deutschen Tageszeitungen und oben drüber steht, ich demonstriere nicht gegen die USA. Anlass für die Annoncen sind die vielen Demonstrationen der Friedensbewegung. Dr. Theisen, was hat Sie eigentlich dazu gebracht, Ihre Anzeigen zu schalten? Veranlasst hat mich die wüste Demonstrationsaktivität bundesdeutscher Bürger und die Begleitung der Medien zu dieser antiamerikanischen Aktivität. Ich habe das nicht akzeptiert und ich bin der Ansicht, dass das gesagt werden musste. Ich war einfach nicht der Meinung der Öffentlichkeit und deswegen habe ich diese Anzeige gemacht, weil ich der Ansicht bin, einer muss das machen. Wir sind Gott sei Dank in einem demokratischen Staat, in dem man diese Entscheidungen auch in die Tat umsetzen kann. Da die Medien es nicht selber machen, habe ich mich der Medien bedient und diese Anzeige gemacht. Ihre Hauptaussage ist ja, ich demonstriere nicht gegen die USA. Die wesentliche Aussage ist eigentlich die, wenn wir gegen einen Krieg demonstrieren, dann sollten wir das so machen, dass wir die Anlässe zu diesem Krieg und den Veranstalter, Veranlasser ansprechen. Ich bin der Ansicht, dass hier die falsche Adresse in der öffentlichen Darstellung angegriffen worden ist. Es sind nicht die Amerikaner, es ist Saddam Hussein gewesen. Ich möchte das sehr deutlich machen. Ich bin genauso wie jeder andere gegen einen Krieg. Nur ich bin der Ansicht, wenn wir schon demonstrieren, dann hätten wir das zu Beginn dieses Krieges machen können oder machen müssen. Wie das ja immer der Fall ist, es gibt so viele Kriege, bei denen nichts passiert. In diesem Krieg ist es nun passiert und das ist meiner Meinung nach falsch. Sie schreiben in Ihrer Anzeige, ich habe nicht vergessen, Care-Pakete, Marshallplanhilfe, Luftbrücke in Berlin, NATO-Schutz im Kalten Krieg, US-Hilfe bei der Wiedervereinigung Deutschlands. Das sind ja sehr faktische Punkte, aber was sind Ihre Gefühle in der aktuellen Situation? Es ist reine Scham. Das war meine persönliche Meinung, es zu tun und meine persönliche Entscheidung, das auch zu machen. Die Reaktion aber ist hochinteressant. Ich bekomme etwa 200 Anrufe, Briefe, positive Zusprüche und 7 negative. Das heißt, 3,5% der Bevölkerung denkt offensichtlich so wie die Demonstranten. Das heißt, die Mehrheit hat offensichtlich eines auch klar, ein Schamgefühl gegen allzu laute und allzu vorschnelle Urteile aus unserer Richtung. Dr. Wolfgang Theisen, Annoncenaufgeber in Deutschland. Und DB-Agentur. Und tschüss mit den Spar- und Supersparpreisen der Bahn. 8:04 ist es. RTL, guten Morgen Deutschland. Wünschen Sie sich doch einfach Musik bei uns. Unser Wunschtelefon ist jetzt für Sie geöffnet. Unter der Telefonnummer 00352-1331 können Sie Ihren Musikwunsch loswerden. Wünschen Sie sich eine Platte, läuft immer kurz vor der vollen Stunde. Jetzt anrufen 00352-1331. Und wer ist jetzt dran? Hallo? Ich heiße Nina Seiler und ich wünsche mir Justify My Love von Madonna für meine Tochter Natalie Madonna. Kiss you in Paris. I wanna hold your hand in Rome. I wanna run naked in a rainstorm. Make love in a train. Cross country. You put this in me. So now. So now what? Wanting, needing, waiting for you to justify my love. My love. Hoping, my love. Praying for you to justify my love.

du wahnsinnig. Hör auf! Au! 6 Minuten. Aua! 6 Minuten nachher hörst du auf. Du Hoffi, du kriegst das heute so ab, du. Nein! Komm, komm! Au! Ah, jawoll! Schläg mich! Jetzt genau die Schönes. Ah. Jetzt bist du wach, ne, Hoffi? Guten Morgen! I'm her yesterday, man. Blöd, Mann. Gleich 9 Minuten nach 8, RTL Guten Morgen Deutschland. Heute Vormittag, genau um 10, wird Bundeskanzler Helmut Kohl eine Regierungserklärung abgeben. Die Themen: der Krieg am Golf und die Rolle der Deutschen dabei. Reden wird Kohl wohl auch darüber, wie die Regierung das ramponierte Ansehen Deutschlands wieder zurechtrücken kann. Gleich 19 Minuten nach 8. Kennen Sie die 4 Jahreszeiten? Nicht als Hotel, auch nicht als Pizza, sondern als Band. Auf Englisch heißen die 4 Seasons und singen einen Wahnsinnstitel. RTL aktuell das Wetter. Um 8.31 Uhr. Kalt ist es und kalt bleibt es auch heute. Die Temperaturen heute nur knapp über 0 Grad. Hier im Westen bleibt es dabei sonnig und klar. Die aktuellen Werte: Düsseldorf minus 2 Grad und heiter, Köln minus 3 Grad und heiter und Saarbrücken und Trier im Augenblick sogar minus 5 Grad, ebenfalls heiter. Und jetzt erst gibt es Mikrofon für den Verkehrsservice-Mann. Die A1 Dortmund Richtung Euskirchen-Koblenz zwischen Burscheid und Köln-Niel. 4 Kilometer Stau vor einer Baustelle. Die A2 Venlo Richtung Oberhausen zwischen Kreuz Mörs und Duisburg, Neuenkamp 8 Kilometer, zähfließender Verkehr durch hohes Verkehrsaufkommen. A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen Düsseldorf-Unterbach und Düsseldorf-Holthausen, 3 Kilometer zähfließender Verkehr durch hohes Verkehrsaufkommen. Wir bleiben in Nordrhein-Westfalen. A52 Mönchengladbach Richtung Düsseldorf zwischen Willig-Schiefbahn und Düsseldorf-Herd, 8 Kilometer zähfließender Verkehr durch hohes Verkehrsaufkommen. A52 Essen Richtung Düsseldorf zwischen Ratingen und dem Ausbauende, 6 Kilometer zähfließender Verkehr mit Stau. Die A430 Duisburg Richtung Dortmund zwischen Mülheim-Frohnhauser Weg und Essen-Friedrichstraße, 5 Kilometer zähfließender Verkehr durch hohes Verkehrsaufkommen. Und Rheinland-Pfalz: überfrierende Nässe behindert den Verkehr stellenweise in den Höhenlagen von Eifel und Hunsrück. Kurznachrichten jetzt mit Peter Escher. US-Präsident Bush glaubt unerschütterlich an den Sieg der Alliierten. Iraks Abwehrkräfte werden zurzeit vernichtet, sagte Bush in seinem Bericht zur Lage der Nation. Ganz anders sieht es Saddam Hussein. Gott ist auf Seiten Bagdads, hält er George Bush in einem CNN-Interview entgegen. Und auch Bundeskanzler Kohl kommt am Golfkrieg nicht ganz vorbei. In seiner heutigen Regierungserklärung geht es um die derzeit und damit verbundenen Finanzprobleme. Mehr dazu um 9 in den Nachrichten. Und hier das Reisewetter. Ja, und hier das Reisewetter wird gerade reingereicht. Jetzt bin ich mal gespannt, aus dem Stegreif. Die Premiere 2, 3 jetzt. Es ist winterlich kalt in ganz Europa. In Warschau zum Beispiel minus 3 Grad, Stockholm, Skandinavien minus 4 Grad, dabei stark bewölkt und Schneeschauer. In den Skigebieten sind die Schneebedingungen besser als noch vor einigen Wochen. Ab etwa 1500 Meter Talabfahrten möglich. Ansonsten London plus 1 Grad und stark bewölkt. Im Augenblick 5 Grad werden es heute werden. Paris jetzt im Augenblick minus 3, trocken kalt. Und es wird auch etwa um den Gefrierpunkt bleiben heute den ganzen Tag. Ein bisschen wärmer ist es rund ums Mittelmeer und in Südeuropa, in Lissabon, im Augenblick 8 Grad und trocken. 14 Grad werden es werden. Madrid 9 Grad Höchsttemperatur heute, aber Wolken. Mallorca im Augenblick herbstliche 6 Grad und nordseemäßige 14 Grad und Wolken und ein bisschen Regen. So wird es auch bleiben. In Tunis 8 Grad trocken und Höchsttemperatur heute 15 Grad. Rom ist es frostig, 0 Grad im Augenblick, 13 die Höchsttemperatur heute. Ich weiß nicht, wie Ihnen es geht da zu Hause. Ich glaube ihm kein Wort. Aktuelle Reisetipp. Die nächste CD, die ich eigentlich spielen sollte. Ich hoffe, sie läuft trotzdem durch. Wollen wir mal gucken. Es ist 8.37 Uhr. Die schon lange nicht mehr. Alles riecht hier nach deinem Parfum. Auf den ersten Blick, da scheinst du zurückzukommen. Doch immer noch stehen deine Koffer im Flur und ich fühle, du wirst wieder gehen. Es sieht nur so aus, als wärst du nach Haus gekommen. Du kommst nicht zurück, da täusch ich mich nicht, auch wenn du heute Nacht so nah bei mir bist, auch wenn du mir sagst, die Zeit ohne dich war so leer. Du kommst nicht zurück, auch wenn es so scheint, auch wenn du heute Nacht in meinen Armen träumst, auch wenn du mir sagst, ich geh von heute an. ist längst schon gegangen. Ich spür doch, du schließt deine Augen nicht mehr, wenn mein Mund deine Lippen berührt. Dein Zaubergesicht kann mir sowas nicht verbergen. Da täusch ich mich nicht, auch wenn du heute Nacht so nah bei mir bist, auch wenn du mir sagst, die Zeit ohne dich war so leer. Du kommst nicht zurück, auch wenn es so scheint, auch wenn du heute Nacht in meinen Armen träumst, auch wenn du mir sagst, ich geh von heute ab niemals mehr. Du bist längst schon gegangen. Mag rein, du bleibst vielleicht für einen Tag oder zwei. Doch als ich dich sah, wusste ich schon, du kamst nur mal vorbei. Egal wie oder wo Sie uns empfangen. Egal. RTL spielt immer die beste Musik. Der Krieg am Golf. 20:09 ist es. Was gibt's Neues, Christoph? 90 irakische Flugzeuge, so hört man ja seit einigen Tagen schon, sind in Iran gelandet. Jeden Tag landen neue dort. Eines der Rätsel, die der Golfkrieg im Augenblick aufgibt, denn niemand weiß, was irakische Flugzeuge eigentlich hier im Iran sollen. Teilweise kommen sie dort mit letzter Kraft und dem letzten Tropfen Sprit an. Zur Beruhigung Israels auf der einen Seite, denn diese Flugzeuge können jedenfalls fürs Erste keine Angriffe gegen das Heilige Land fliegen, aber vielleicht zur Beunruhigung der Anti-Irak-Allianz, denn niemand weiß so recht, was die Iraker mit ihren Flugzeugen im Iran eigentlich machen. Am Telefon ist Lothar Domröse, Generalleutnant AD. Herr Domröse, was glauben Sie, steckt dahinter, hinter diesen Flügen nach Iran? Herr Domröse, können Sie uns hören? Ja, klar, für mich gibt es keinen Zweifel, dass diese 80 oder mehr Flugzeuge der Irakis, die den Ausweichplatz Iran zu diesem Zeitpunkt suchen, nicht etwa Deserteure sind. Sondern zweifellos haben sie in einen Auftrag, nämlich zunächst einmal aus der Gefahrenzone Irak rausgezogen zu werden. Zum Zweiten sind sie damit gleichzeitig, wie Sie es ja angedeutet haben, zum großen Rätselraten in der gesamten Welt geworden. Ist dies ein Zug, bei dem man also befürchten muss, dass diese Flugzeuge in den Iran geführt werden, weil der Iran eben doch früher oder später aus der Front der Stillhalter zumindest ausbricht? Alles dies kann man schwer beantworten und ich selber bin der Auffassung, hier bringt in jedem Falle Saddam Hussein mit dieser Maßnahme die Welt wieder in eine rätselhaftere und umgibt sich mit einer rätselhafteren Gestalt. Wenn diese Flugzeuge auf Befehl Saddam Husseins in den Iran geflogen sind und Iran sie dort landen lässt und dort eben parken lässt in Sicherheit, ist das nicht ein Verstoß gegen die vom Iran immer wieder betonte Neutralität in diesem Krieg? Solange nicht sein, ein solcher Verstoß, solange diese Flugzeuge dort nicht eingesetzt werden, solange sie also tatsächlich nicht einsatzbereit gehalten werden, sondern solange sie nach den Aussagen der Iraner eben dort praktisch interniert sind. Denn der Iran hat bis jetzt erklärt, und man sollte von unserer Seite aus keinen Zweifel daran lassen, man sollte glauben, dass sie wirklich aus dem Gefecht gezogen sind und nicht zur Verfügung stehen in den Kampfhandlungen um Kuwait. Und ich lasse eine weitere Bemerkung ganz gerne noch dazu los. Man wird natürlich den Iran im Luftraum weiter von der Seite der Amerikaner, der Engländer, der Franzosen besonders beachten. Man weiß, dass diese Flugzeuge jetzt drüben sind. Man kann den Luftraum so beobachten und sie werden, falls sie aufsteigen, außerordentlich verwundbar sein. Herr Domröse, eine andere Zahl im Zusammenhang mit dem Golfkrieg kommt aus Deutschland. 500 zusätzliche Soldaten sollen in die Türkei geschickt werden aus Deutschland. Zu denen, die dort bisher schon stationiert sind, die 18 Alpha-Jets, die 18 Flugzeuge, die Deutschen, haben ja ausdrücklich bisher nur eine rein politische Funktion. Sie sollen eben anwesend sein, aber keinesfalls in die Kämpfe eingreifen. Wenn 500 Soldaten dazukommen, könnte sich der Auftrag der Bundeswehr in der Türkei vielleicht verlagern, vom politischen, rein politischen hin zu einem doch eher militärischen. Hier kann ich Ihre Unterscheidung zwischen politischem und militärischem in dieser Form nicht folgen. Die Armee ist grundsätzlich ein Instrument der Politik. Wenn man also im Rahmen der AMF, und zwar der Air-Komponente, der Luftkomponente, Anfang dieses Jahres Alpha Jets in die Türkei verlegt hat, so hat man das getan, um damit gleichzeitig auszudrücken, wer die Türkei angreift, also der Irak, ne, der muss also damit rechnen, dass er auf die Allianz, die NATO trifft. Diese 18 Jäger, von denen diese 18 Erdkampfflugzeuge Alpha Jets, die ja nun wirklich das kleinste Kontingent sind, das wir stellen konnten, sind ja bei uns in der Öffentlichkeit so umstritten worden. Ich erinnere an die Aussage neulich in einem Interview von Herrn Lafontaine oder an die Aussagen des niedersächsischen Ministerpräsidenten Schröder. Man solle diese Flugzeuge zurückholen. Also erst Flugzeuge als politisches Instrument hinverlegen in die Türkei, dann durch Ministerpräsidenten zu fordern, sie zurückverlegen, heißt ja doch, die Glaubwürdigkeit deutscher Politik in einer außerordentlichen Weise zu strapazieren. Ich halte deshalb die Maßnahme der Bundesregierung, jetzt weitere Defensivsysteme in die Türkei zu verlegen, für überfällig. Denn alles muss man doch tun, um die Front nicht noch auszuweiten. Der Krieg um Kuwait, um die Rückgewinnung Kuwait, sollte das Kernelement bleiben, sichtbar bleiben. Und man sollte deshalb durch die entsprechenden Leistungen, die wir jetzt bringen, spät, hoffentlich noch nicht zu spät, die Eröffnung einer weiteren Front in jedem Falle vermeiden. Lothar Domröse, Generalleutnant AD, herzlichen Dank für das Gespräch. Hey, 10 vor 9, RTL, guten Morgen Deutschland, genug an der Decke getanzt. Gleich gibt's was ganz anderes, nämlich die Hollies. Und die meinen, manchmal brauche ich einfach nur die Luft zum Atmen und dich. The air that I breathe. In 2 Minuten auf RTL. Gleich 4 Minuten vor 9 zum Schluss dieser Sendung noch eine kleine Meldung. Die Führung der US-Armee hat heute Morgen ausgeschlossen, dass die amerikanischen Soldaten am Golf mit Flohhalsbändern ausgestattet werden, um sich vor Sandflöhen in der saudi-arabischen Wüste zu schützen. In einer Pressemitteilung der Armee heißt es, die Benutzung von Flohhalsbändern durch Menschen ist ungesetzlich, nutzlos und gefährlich. Jawohl, Sergeant Smith, was sagen Sie eigentlich dazu? Ach so. Das war's von RTL und guten Morgen Deutschland. Gleich kommt der Jochen mit einem Tag wie kein anderer. Dabei wünsche ich viel Vergnügen. Wo Christoph ist, weiß ich nicht. Hat heute keine Lust, sich von Ihnen zu Hause zu abschieden. Morgen wieder das gewohnte Team mit Christoph und mir. Tschüss, bis dann. Und natürlich die Frage, hallo, wer ist bei uns am Wunschtelefon? Smith, Ruhe jetzt. Hier ist Britta Tapper aus Wolfurt. Ich grüße die Klasse 9a des Clara-Fey-Gymnasiums in Schleiden. Ganz Wolfurt, besonders Sandra Peters und